Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 10. Wer dagegen auf das Gesetz vertraut, um vor Gott gerecht zu werden, steht unter einem Fluch. In der Schrift heißt es, verflucht ist jeder, der nicht alle Gebote beachtet und befolgt, die im Buch des Gesetzes geschrieben stehen. Gott segne dieses Wort. In Christus glauben. In diesem Bibeltext hier, da lernen wir mehr, was es bedeutet, in Christus zu glauben. Und Paulus hilft den Galatern zu verstehen, dass es darauf ankommt, in Christus zu glauben, im Kontrast zum Gesetz, also dem mosaischen Gesetz, ja, also das Gesetz Mose, die 10 Gebote und die anderen Gebote auch. Und ermutigt sie zu verstehen, dass es darauf ankommt, nicht gute Taten zu vollbringen oder dass jemand denkt, ich bin irgendwie ein guter Mensch außerhalb von Christus und ohne Christus. Und darauf kommt es an, ja, dass wir verstehen, dass es darauf ankommt, in Christus zu glauben. Denn in Jesus Christus sind das Gesetz Mose und auch die Propheten vollendet worden. Und das ist nun nicht eine Einladung, dass wir eben auch als wir, die wir glauben, oder dass wir auch als Christen zu Jesus Christus kommen, dass wir uns der Sünde zuwenden, sondern der Sünde abwenden. Und als reuige Sünder zu Christus kommen und dann durch die Hilfe, durch den Heiligen Geist uns Jesus Christus hilft, in unserer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Ja, also es kommt, wir haben dann, wir haben die 10 Gebote, an die wir uns halten, aber worauf es ankommt, ist eben unsere persönliche Beziehung mit Jesus Christus als reuige Sünder. Also Reue heißt, dass wir uns von der Sünde abwenden und Jesus Christus eben hilft, uns durch seine Gnade und seine Liebe und seinen Segen in einer persönlichen Beziehung mit ihm zu wachsen. Und darauf kommt es an. Und ja, lest mal durch den ganzen Galaterbrief, ja, wo immer der Kontrast ist zwischen Menschen, die versuchen, Gott zu ehren ohne Jesus Christus und wie Paulus eben dann schreibt, dass es so nicht funktioniert. Das geht eben nur durch den Glauben in Jesus Christus. Jesus, wir danken dir hier für den Galaterbrief und dass du uns hilfst, dass wir dann in dir wachsen, in unserer persönlichen Beziehung, und dass du uns hilfst in unserem Glauben, denn alleine ohne dich können wir das nicht. Wir danken dir hier für dieses Geschenk, wir danken dir für die Bibel und dass du uns hilfst, in unserer persönlichen Beziehung mit dir zu wachsen. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.